Verfaulende Daten. Das durchaus ernste Anliegen von Douglas Copeland ist etwas abstrakt und sehr persönlich, doch es ähnelt der persönlichen Sorge meines Vaters um Tonspuren aus dem Jahr 1989. Im Kindergarten erzählt er doch ab und zu auch ganz unanständige Sachen, gell? Ja. Was darf man denn zum Beispiel nicht sagen? Scheiße. Was? Das kannst du schon sagen. Der geständige Sohn, das bin ich mit 4 Jahren. Immer wieder versammelte mein Vater die Familie zum Plaudern vor seinem Tonbandgerät. Vor 3 Jahren ließ er die Aufnahmen dann auf CD brennen. In seinem unerschütterlichen Fortschrittsglauben meint er nun, die Erinnerungen seien so ein für allemal gesichert. Ein Irrglaube. Douglas Copeland. Well, it's strange. Even something like a vinyl record. Es ist komisch, beispielsweise eine Schallplatte aus dem 20. Jahrhundert, die ist sehr viel haltbarer als irgendeine elektronische Datei. Ich bin neulich über diese Box mit alten Dateien gestolpert. Ich dachte mir, wow, schau mal an. Ich bin damit zu einem Elektronikgeschäft gegangen, wo es ein Gerät gibt, das die alten Dateien konvertiert. Und nur 50% meiner Dateien haben noch funktioniert. Die andere Hälfte hatte sich schon zu sehr zersetzt. Ich wünschte, ich hätte sie damals ausgedruckt, aber das habe ich nicht. Jetzt sind sie einfach verloren. I wish I'd printed them out, but I didn't, so it's gone. Digitales ist schnell verderblich, Kunst aber will Ewigkeit. Die Ausstellung, die Copeland aus eigenen Werken und Stücken aus einer privaten Pop-Art-Sammlung kompiliert hat, ist daher auch komplett analog. Es ist seine Vision zum Anfassen. Copeland träumt von einer App, die alle Sinneseindrücke unseres Lebens speichert. Stimulierte Erinnerung. Und das in Welten, die sich permanent wandeln. Schon die meterhohe Tag-Cloud am Eingang aus typischen Internetfloskeln wie Oh my God oder dem Sternchensymbol hinterfragt, mit welch ephemerem Neusprech wir uns da die Welt so erschließen. Ich schreibe seit einiger Zeit Werbeslogans, um Geld zu verdienen. Und einer der ersten Slogans war, ich vermisse mein Prä-Internet-Gehirn. Das habe ich vor 5 Jahren geschrieben. Und jetzt, 5 Jahre später, erinnere ich mich gar nicht mehr an meine Gedanken aus der Zeit vor dem Internet. Ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie das gewesen ist, damals ich selbst gewesen zu sein. Das Medium ist die Botschaft geworden. Google kann mir alle Fragen sofort beantworten. Nach 20 Jahren sehr, sehr schneller Internetkommunikation bin ich nicht mehr dieselbe Person. Mit der neuen Zeit älter werden, das können nicht alle. Etwa David Bowie, der ewige Spaceboy, dem Copeland mit einer Totenmaske huldigt. Die Maske hat er Bowies Stylisten abgekauft, an der dieser früher Make-up testete. Weiß getüncht erzählt sie nun vom existenziellen Problem, das der jüngst verstorbene Popstar hatte. David Bowies Webdesigner, Rex Ray, ist ein Freund von mir aus Kalifornien. Er hat mir vom Problem erzählt, dass David Bowie nicht mit dem Älterwerden klarkam, dass er immer als Ziggy Stardust erinnert wurde. Gott, es ist ja auch hart, sich vorzustellen, dass er tot ist. Er ist so lebendig bei so vielen Leuten. Die Maske haben wir schon einmal als seine Totenmaske ausgestellt. Das war letztes Jahr. Die Idee dahinter war die Unmöglichkeit, sich David Bowie tot vorzustellen. Und dann haben wir die Ausstellung abgebaut am 8. Januar und am 10. ist Bowie gestorben. Jetzt sieht die Maske sehr, sehr gruselig aus. Es sind witzige, immer lehrreiche Assoziationen, mit denen Copeland sein ganz persönliches Bilderuniversum offenlegt und es damit dem drohenden Datenverfall entreißt. Es ist auch die Sorge um Selbstdokumentation, die Copeland mit allen Facebook-Nutzern dieser Welt teilt. Kritik ist da zweitrangig. We have this very schizophrenic thing happening in contemporary culture, and especially here in Germany. Gerade passiert ja in der Gegenwartskultur diese schizophrene Sache, vor allem in Deutschland, wo die Menschen auf ihr Recht pochen, vergessen zu werden. Sie wollen, dass ihr Name aus Google genommen wird. Und ich denke, das ist okay. Ich bin damit fast einverstanden. Aber gleichzeitig will jeder für immer erinnert werden mit einem Blog oder einer Website oder einem Foto. Man kann aber nicht beides haben. Du musst das eine oder das andere wählen. Wenn man beides wählt, dann ist man irgendwie scheinheilig. Wir sind jetzt in dieser Situation gefangen und es gibt keine Antwort. Es wird immer nur noch alles schneller und schneller. Aber zurück können wir nicht. We're caught in a situation, there's no answer, it's only getting faster and faster and faster. But there really is no going back.